mit viel Ton im Kopf leert. Am Ende siegt der freie Wunsch und darauf trinke ich keinen Punsch. So viel ich werde den Prinzip, weil ich oft allein stehe. Und morgen wieder Liebesschrott, ich liebe euch bis an mein Ende.